haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der gute Zweck. Erster Teil. Das Jahr näherte sich unaufhaltsam dem Ende und in meinem Büro stapelten sich Einzahlungsscheine für alle möglichen und unmöglichen sozialen Institute, die mich irrtümlich in ihrer Adressenbank führten. Vielleicht gab es irgendwo in dieser Stadt einen zweiten Maloney, der sich leisten konnte, Patenkinder zu unterstützen. Ich war froh, dass ich meinem Magen und meiner Leber ab und zu was Gutes tun konnte. Mein neuer Klient war auch froh darüber, dass er Gutes tun konnte. Es gibt nichts Schöneres, als Geld zu sammeln und dieses an Bedürftige zu verteilen. Wie viel haben Sie denn schon gesammelt? Meine Bedürftigkeit ist in den Wintermonaten größer als im Sommer. Ja, im Gegensatz zu den großen Hilfswerken konzentriere ich mich auf meine Umgebung, auf das Machbare. Meine Aktion Nachbarn in Not ist ein großer Erfolg. Sie sammeln Geld für Ihre Nachbarn? Ich sammle Geld für Menschen in der Nachbarschaft, die aus welchen Gründen auch immer in finanziellen Schwierigkeiten stecken. So gesehen käme ich auch in Frage. Wenn Sie meinen Auftrag annehmen, verdienen Sie Geld. Dann brauchen Sie keine Winterhilfe mehr. Ich soll für Sie Geld sammeln. Darin habe ich leider kein Talent. Nein, nein, darum geht es nicht. Jemand torpediert mein Hilfswerk. Und ich soll diesen jemand unschädlich machen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass jemand im Namen von Nachbarn in Not Geld sammelt. Das ist nur eines meiner Projekte. Haben Sie schon von der Aktion Projekte für Topfpflanzen gehört? Glücklicherweise lese ich die Zeitungen nicht, die über solchen Unsinn berichten. Unzählige Topfpflanzen vegetieren dahin, weil die berufstätigen Menschen keine Zeit für sie haben. Wir sammeln Topfpflanzen ein und suchen Paten, die für sie aufkommen. Und es gibt Menschen, die für diesen Unsinn Geld spenden. Ja, die Menschen sehnen sich nach einer Hilfe, die direkt ankommt und die nicht irgendwo versickert. Deshalb starte ich Projekte, die den Menschen nahe sind. Meine Aktion Rettet die alte Tanne in der Basler Straße war ein voller Erfolg. Die Tanne wurde gerettet? Nein, sie war krank und musste gefällt werden. Aber mit den Spendengeldern habe ich zur Erinnerung an die Tanne eine Plakette in Silber anbringen lassen. Das ist zweifellos bemerkenswert. Ja, so ist es. Wenn Eric Glück an der Tür klingelt, dann geht es um eine Herzensangelegenheit. Nachbarn in Not darf nicht in Verruf geraten. Deshalb müssen Sie den falschen Spendensammler unschädlich machen. Er gab mir eine Beschreibung des Mannes, der arglosen Bürgern das Geld aus der Tasche zog. Der Vorschuss, den er mir überreichte, ließ sich durchaus sehen. Ich beschloss deshalb, dem falschen Sammler auf die Schliche zu kommen. Als erstes suchte ich eines der arglosen Opfer auf. Sie entpuppte sich als resolute Frau, die in ihrer Küche generalstabsmäßig ein Mittagessen plante und kochte. Den Glück kennt doch jeder in der Gegend. Er denkt sich Monat für Monat einen neuen Grund aus, weshalb die Leute ihm Geld spenden sollten. Mich erstaunt es nicht, dass jetzt ein Trittbrettfahrer das Gleiche versucht. Sie halten Eric Glück für einen Betrüger? Der Mann ist seit Jahren arbeitslos und lebt von der Sozialhilfe. Mit den Spenden verdient er sich etwas dazu. Ich weiß nicht, was andere ihm geben, aber mir ist es ehrlich gesagt egal, was er mit den 20 Franken macht, die er von mir kriegt. Er ist höflich und gepflegt, nicht so wie dieser Strolch, der in seine Fußstapfen getreten ist. Sagen Sie mal, wollen Sie mich zu Tränen rühren? Möchten Sie mir zur Hand gehen? Sie können die Karotten schälen. Die Karotten, die ich esse, sind schon geschält. Mit den Küchengeräten, die Sie benutzen, würde ich mir tödliche Verletzungen zufügen. Auch wenn es zeitintensiv ist, würde ich nie darauf verzichten, richtig zu kochen. Fertigmahlzeiten schmecken nicht und sind ungesund. Können Sie den Mann, der angeblich für Lux Hilfswerke sammelt, beschreiben? Nee, ist etwa so groß wie Sie, ungepflegt, fettige Haare, ziemlich dünn, Mitte 20, hat einen unsteten Blick, ich tippe auf Drogen. Gehen Sie mit Ihrem Mann und den Kindern auch so um wie mit den Nahrungsmitteln? War es das? Ich muss jetzt gleich zwei Pfannen aufsetzen. In exakt 20 Minuten ist das Essen zubereitet. Das geht aber nur, wenn Sie mich jetzt in Ruhe lassen. Sie zeigte zur Tür und ich ging. Ein angenehmer Duft begleitete mich von Haus zu Haus. Offenbar lebten sehr viele gute Köchinnen und Köche in der Gegend. Vor der Wohnung meines Klienten roch es nach gar nichts. Erik Lück war gerade damit beschäftigt, telefonisch Spenden zu akquirieren. Er wies mich an, Platz zu nehmen und setzte danach das Gespräch fort. Die Aktion Nachbarn in Not existiert schon seit 3 Jahren. Alles Geld kommt Nachbarn in Not zugute. Es gibt keine Verwaltungskosten und ich sammle ehrenamtlich. Nein, kein Einzahlungsschein. Wir halten den bürokratischen Aufwand so gering wie möglich. Ich komme gerne bei Ihnen vorbei und Sie können mir die Spende bar überreichen. Wie? Steuerabzug? Nein, wir sind nicht unseriös. Arsch. Sie scheinen heute nur mäßig erfolgreich zu sein. Daran sind die Zeitungen schuld. Sie schreiben über Spendenmissbrauch und schon werden die Menschen misstrauisch. Manchmal auch zu Recht. Es gibt Gerüchte, dass Ihr Hilfswerk einzig und allein dazu dient, Ihre Sozialhilfe ein wenig aufzubessern. Das sind Neider, die so etwas behaupten. Sehen Sie das Foto an der Wand? Na. Das ist Frau Rebsamen. Eine Nachbarin, die vor 1 Jahr verstarb. Ich habe sie monatlich mit 40 Franken unterstützt, damit sie Futter für ihre Katze kaufen konnte. Und wo lebt die Katze jetzt? Leider stellte sich heraus, dass Frau Rebsamen keine Katze hatte. Sie hat die 40 Franken für sich selber benötigt. Sie ahnen gar nicht, mit wie wenig Geld heutzutage Rennen auskommen müssen. Ich dachte, dass es in solchen Fällen Zusatzleistungen gibt, die man beantragen kann. Ich finde, die Menschen sollten sich gegenseitig helfen. Haben Sie schon etwas herausgefunden? Ehrlich gesagt wundere ich mich darüber, weshalb Sie mich engagiert haben. Das sagte ich doch schon. Ich will nicht, dass mein guter Ruf ruiniert wird. Und das ist Ihnen ein Honorar wert, das Ihre monatlichen Spendeneinnahmen um ein Vielfaches übertrifft? Was wissen Sie schon, wie viel Geld ich monatlich sammle? Sie werden es mir gleich sagen. Das werde ich nicht. Sonst habe ich die Steuerbehörden am Hals. Ich möchte, dass Sie den Mann finden, der in meinem Namen unterwegs ist. Er muss Sie kennen. Das ist nicht weiter erstaunlich. Mich kennt man im Quartier. Hören Sie sich um. Sprechen Sie mit dem Mann. Zeigen Sie ihn notfalls bei der Polizei an, damit er aus dem Verkehr gezogen wird. Das wäre das Beste für ihn. Langsam, aber stetig begann ich, an der humanen Einstellung meines Auftraggebers zu zweifeln. Da ich selber aber nicht auf Spendengelder zurückgreifen konnte, blieb mir nicht viel anderes übrig, als mich nach dem jungen Mann umzuschauen, der ebenfalls nur für seine eigene Tasche sammelte. Ein Nachmittag genügte und ich hatte genug Indizien und eine Adresse. Dort allerdings erwartete mich nichts Erfreuliches. Üble Sache, Maloli. Sehen Sie hier. Das ist Blut. Und da drüben liegt ein rostiges Messer. Dieses Abbruchhaus ist ein Skandal. Man hätte längst alle Fenster und Türen zumauern sollen. Es würde mich nicht wundern, wenn man noch mehr Leichen finden würde. In dem Haus wurde eine Leiche gefunden. Ein älterer Mann. Er ist vor 3 Wochen von zu Hause abgehauen, weil er es nicht mehr ertrug, dass seine ganze Familie heulend vor dem Fernseher saß und das Ende der TV-Serie Lydia und Blank bedauerte. Ist das die Serie, in der ein Paar spielt und so tut, als würden sie spielen? Und in Wirklichkeit sind sie auch ein Paar und deshalb alles manipuliert und ein riesiger Beschiss. Mir gefallen diese Seifenopern. Da ist man immer froh, dass man ein bescheidenes Leben führt, in dem nicht ständig jemand krank wird, in Konkurs oder fremd geht und der Sohn ist nicht schwul und danach Musiker oder umgekehrt und die liebe Familie bekämpft sich bis aufs Blut und irgendwann weiß kein Mensch mehr, um was es eigentlich geht. Das hört sich ganz nach intensiver Polizeiarbeit an. Der Mann ist vermutlich erstickt. So genau wissen wir das noch nicht. In einem Raum wurde ein Feuer entfacht. Da aber alle Fenster zugemauert waren, konnte das giftige Kohlendioxin oder wie das heißt, nicht austreten. Man sollte das ganze Haus dem Erdboden gleich machen. Hier werden Drogen konsumiert und Bücher gelesen. Sehen Sie da drüben? Das Dschungeltagebuch von Che Guevara. Solche Häuser sind die Keimzellen des Terrorismus. Bücher sind etwas Gutes. Wer Bücher liest, erweitert seinen Horizont. Ah. Und wer seinen Horizont erweitert, der sieht besser und er sieht mehr. Ja. Jeder Mensch sollte Bücher lesen. Was nützen Bücher, wenn der Leser zu dumm ist, um sie zu verstehen? Die Intelligenz kann mit jedem Buch, das man liest, positiv beeinflusst werden. Ich habe ein Buch gelesen. Damit torpedieren Sie Ihre eigene These. Was für eine Prothese, Maloney. In dem Buch steht, das Lesen Lesen an sich wertvoll ist, egal was man liest. Ich lese gerne die Packungsbeilagen von Medikamenten. Ich kenne die so gut, dass ich selber welche schreiben könnte. Sehen Sie mal, Loni, diese Frau von durchschnittlicher Intelligenz ist dank Leseerlebnissen in der Lage, ein Medikament zu schreiben. Ist das nicht toll? Die Frau nickte begeistert, während ich rückwärts aus dem Raum ging und mir die anderen Zimmer ansah, sofern sie zugänglich waren. Ich fand keinerlei Hinweise auf den jungen Mann, den ich suchte, aber es sah ganz danach aus, als hätten zuletzt mehrere Personen in dem Abbruchhaus übernachtet. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der gute Zweck, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der gute Zweck, zweiter Teil. Was bisher geschah. Herr Lück behauptet, dass er für ein von ihm ins Leben gerufenes Hilfswerk mit dem Namen Nachbarn in Not Spenden sammelt. Offenbar gibt seit geraumer Zeit ein junger Mann vor, im Namen des Hilfswerks ebenfalls Spendengelder zu sammeln. Maloney soll diesem Treiben Einhalt gebieten. Schon bald stößt er auf eine Spur. Er vermutet den jungen Mann in einem Abbruchhaus. Dort trifft er jedoch auf die Polizei, die einen älteren Mann tot aufgefunden hat. Bei der Polizei war man sich noch immer nicht einig, ob der Tote eines natürlichen Todes starb oder ob Fremdeinwirkung seine Lebenserwartung deutlich verringert hatte. Offenbar wurden am Tatort derart widersprüchliche Spurenbilder gefunden, dass weder das eine noch das andere ausgeschlossen werden konnte. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist erstickt. So viel steht fest. Es muss in dem Raum Rauchentwicklung gegeben haben. Aber noch steht nicht fest, ob die Rauchkonzentration tödlich war. Der Mann war im Übrigen ein schwerer Raucher. Er wäre früher oder so an seinem Laster gestorben. Wussten Sie, dass Kreuzworträtsel die Lebenserwartung um 50% reduzieren? Das ist die Zeit, die Menschen mit dem Lösen von Rätseln vergeuden. Die Philosophen sagen, dass Zeit nicht existiert, nur die Vorstellung von Zeit. Wenn ich mir eine Stunde vorstelle, dann ist das eine echte Stunde, während die Stunde, die auf der Uhr vergeht, mich nichts angeht. Das ist wie bei den Menschen. Es existieren nur jene, die man kennt. Alle anderen sind zwar da, existieren aber nicht. Ich habe ein Buch gelesen. Über Stunden, die vergehen und Menschen, die man sich vorstellt. Wir sollten uns von Begriffen wie Zeit lösen, Maloney. Stattdessen sollten wir zu den Ursprüngen zurückkehren. Viel ursprünglicher als Ihr Gehirn geht es doch gar nicht. Sie sind der lebende Beweis, dass der Übergang vom Affen zum Menschen noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Das ist der Neid, Maloney. Dank meines breiten Allgemeinwissens bin ich Ihnen weit überlegen. Sauna Lenki, Maloney. Ist es ein Grußwort oder haben Sie sich gerade beschimpft? Ich tausche mit einem finnischen Kollegen interessante Worte aus, die in unseren Kreuzworträtseln vorkommen. Ich habe ihm Servola gemailt und er hat mir Sauna Lenki geantwortet. Das ist die finnische Saunawurst. Die Finnen machen alles in der Sauna. Auch Schweinereien? Wie Kreuzworträtsel lösen? Sehen Sie, Maloney, die Kulturen sind verschieden, aber alle eint uns der Wunsch, ein schönes Rätsel mit schönen Worten zu füllen. Das ist schön und gut. Was aber ist mit den Leichen, die ohne Saunawurst auf die Aufklärung ihres Falles warten müssen? Kein Problem, Maloney. Wir haben einen Verdächtigen. Seine Fingerabdrücke wurden in dem Abbruchhaus gefunden und er ist vorbestraft. Lück ist sein Name. Erik Lück. Ah, Sie kennen den Mann. Er ist mehrfach vorbestraft. Derzeit warte ich noch darauf, dass ein Einsatzwagen frei wird. Ich denke, dass wir ihn in den nächsten 3-4 Tagen verhaften werden. Auf dem Weg zu meinem Klienten fragte ich mich, weshalb er den alten Mann getötet haben sollte. Ich fragte mich auch, weshalb ich diesen Fall überhaupt angenommen hatte. Ein kurzer Blick in meine Brieftasche und ich wusste die erschütternde Antwort. Mein Klient war noch immer damit beschäftigt, Spendengelder zu akquirieren. 50 Franken? Sie sind ein guter Mensch, ein gütiger Mensch, ein ein Menschenfreund. Ich danke Ihnen. Ist es recht, wenn ich in einer Stunde vorbeikomme und das Geld abhole? Sie könnten ja in der Zwischenzeit Ihre Nachbarn auf meine Sammelaktion aufmerksam machen. Was? Ach so, ja, nein. Wenn Sie seit 30 Jahren nicht mehr mit den Leuten gesprochen haben, dann bringt es wahrscheinlich nicht viel. Gut, dann bis später. Sie sollten ein neues Spendenkonto einrichten. Lück braucht einen Anwalt. Bitte? Ist was passiert? Allerdings. Ein Mann wurde tot aufgefunden und im Haus wurden Ihre Fingerabdrücke sichergestellt. Meine Fingerabdrücke? Ja. Das ist unmöglich. Die Polizei wird in den nächsten Tagen zu Ihnen kommen und Sie verhaften. Mich verhaften? Wegen meiner Hilfswerke? Nein, wegen Mordverdacht. Ich bringe doch niemanden um. Erzählen Sie das dem Staatsanwalt. Menschen, die vorbestraft sind, sollten nicht so dämlich sein, ihre Fingerabdrücke am Tatort zu hinterlassen. Ich bin nicht vorbestraft. Die Polizei behauptet das aber. Ja, das muss Erik sein. Was? Es gibt noch einen Erik Glück. Ja, mein Sohn. Uns fiel kein besserer Name ein. Und meine Frau ist ein Gewohnheitsmensch. Wir leben schon lange nicht mehr zusammen. Sie hat einen anderen Mann geheiratet. Er heißt auch Erik. Wo lebt Ihr Sohn? Wenn ich das wüsste. Wir haben uns nie richtig verstanden. Ich war sehr jung, als ich Vater wurde, zu jung. Ich konnte nichts mit ihm anfangen. Ich glaube, er ist seit einiger Zeit wieder in der Stadt, aber nicht wegen mir, wegen der Drogen. Kann es sein, dass Ihr Sohn in Ihrem Namen Spendengelder sammelt? Ach, ehrlich gesagt habe ich das befürchtet. Ich habe ja gehört, wie der Mann beschrieben wurde, aber ich wollte nicht voreilig sein. Deshalb habe ich Sie engagiert. Um Ihren eigenen Sohn zu überführen? Ich will nur nicht, dass er meinen Ruf ruiniert. Er kann meinetwegen machen, was er will, aber er sollte ihn nicht in meine Geschäfte einmischen. Ihr Sohn steht im Verdacht, einen Mann getötet zu haben. Das ist absurd. In unserer Familie gibt es keine Mörder. Ja, der kriminelle Gehirnschaden ist vererbbar. In unserer Familie gibt es aber keine Kriminellen. Wir sind alles rechtschaffene Menschen. Ich dachte an all seine Hilfswerke, die allesamt nur dem Ziel dienten, sein Leben ein wenig luxuriöser zu gestalten. Als ich in meinem Büro war, erhielt ich einen Anruf und wenig später stand eine resolute Mutter und Hausfrau vor mir. Anscheinend hatte ich meine Visitenkarte wieder einmal an die richtigen Personen verteilt. Er kam vor einer Stunde vorbei und wollte Geld von mir. Für ein Hilfswerk? Nein, er sagte, er sei auf der Flucht und sei in Lebensgefahr. Haben Sie ihm geglaubt? Er wirkte verzweifelt und nüchtern. Ich gab ihm 50 Franken und er verschwand wieder. Ich sollte auch regelmäßig bei Ihnen klingeln. Sie sehen nicht verzweifelt genug aus. Sie sollten mich am Ende des Monats erleben, wenn alle Rechnungen fällig sind. Mein Mann macht Schuldenberatungen. Er könnte Ihnen sicherlich helfen. Ja, ich würde mir lieber von Ihnen helfen lassen. Das habe ich doch bereits getan. Sie haben den Mann nicht gefragt, wo er sich versteckt oder wohin er fliehen wollte. Ich bin doch nicht blöd. Klar habe ich ihn gefragt. Wunderbar. Meloni ist ganz Ohr. Ich habe dem Mann 50 Franken gegeben. Wenn Sie mir 100 geben, ist die Welt wieder in Ordnung. Sie wollen mich ausnehmen. Das ist nicht fair. Ich muss dringend wieder einmal zur Kosmetikerin. Der junge Mann sagte übrigens, dass er nur noch heute in der Stadt sei. Danach haue er ab auf Nimmerwiedersehen. Ich glaube, ich gehe jetzt auch. Nachdem ich ihr einen 100er gegeben hatte, schrieb sie mir eine Adresse auf ein Blatt Papier. Danach verließ sie freudestrahlend mein Büro. Es war dunkel und es schneite, als ich in der Industriestraße ausstieg und mich zu Fuß zu einem Gebäude machte, in dem früher mal Schrauben produziert wurden und das später als verrauchter Treffpunkt für junge Musiker diente. Im Moment sind alle Übungsräume und Ateliers besetzt. Ich suche Erik Glück. Er soll sich hier aufhalten. Der Name sagt mir nichts. Er ist untergetaucht. Und wer sind Sie? Möchten Sie auch untertauchen? Ich bin Privatdetektiv und suche den jungen Mann. Ganz so jung ist er nicht mehr. War mal ganz talentiert, aber heute nur noch ein Wrack. Er ist in Zelle 12. Die Musiker hausen in Zellen. Das sind einfache Schlafräume ohne Komfort. Deshalb nennen wir sie Zellen. Kreative Menschen benötigen keinen Luxus. Die haben den Luxus im Kopf, Sie verstehen? Nicht ganz. Vermieten Sie die Räume und Zellen? Das Kulturhaus wird von einem Verein getragen. Dann tragen Sie mich jetzt mal in Zelle 12. Gut, aber ich will keinen Stunk. Wir haben genug Probleme mit den Nachbarn, die sich über den Lärm beklagen. Da können wir nicht auch noch Schlägereien und anderes dulden. Haben Sie etwas zu rauchen dabei? Er hustete, als ich verneinte. Dann winkte er mich hinter sich her. Auch nach heftigem Klopfen rührte sich niemand in Zelle 12. Durch ein schmales Fenster sah ich einen leblosen Körper, der auf einer Matratze lag. Der Körper war derart leblos, dass ich bezweifelte, dass der junge Erich Lück je wieder zu Bewusstsein kommen würde. Die haarsträubenden Fälle des Philipp Maloney. Sie hörten Der gute Zweck, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philipp Maloney. Heute Der gute Zweck. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. Maloneys Klient sammelt Spenden für Hilfswerke, die außer ihm niemand kennt. Ein Konkurrent ist seit einigen Tagen in seinem Namen unterwegs. Maloney soll dies unterbinden. Ehe er jedoch den Mann ausfindig machen kann, werden in einem Abbruchhaus eine Leiche gefunden, sowie die Fingerabdrücke des Sohnes von Maloneys Klienten. Als er dem Sohn auf die Spur kommt, ist es zu spät. Der junge Erich Lück liegt tot auf einer Matratze. Die Polizei durchsuchte das Kulturhaus und fand allerlei seltsame Menschen. Einige von ihnen auf der Flucht, andere ohne gültige Ausweispapiere und der Rest machte auch nicht den Eindruck, als gehörten sie der hiesigen Elite an. Der Leiter des Kulturzentrums gab zerknirscht zu Protokoll, dass sich die Nutzung des Hauses in den vergangenen Jahren grundlegend verändert hatte. Die Subventionen wurden zusammengestrichen. Den Politikern geht es doch nur darum zu sparen, wo man am einfachsten etwas einsparen kann. Und da ist die Kultur an erster Stelle. Sie geben den Politikern die Schuld, dass in diesem Haus Kriminelle aus- und eingingen? Früher wurde hier noch richtig Musik gemacht. Heute läuft alles ab Band. Ich muss schauen, dass wir wenigstens ein Minimum an Einnahmen haben. Sonst werde ich entlassen. Und wer nimmt schon einen arbeitslosen Kulturmanager? Wie lange versteckte sich Erich Lück schon hier? Er kam gestern Abend. Er war aufgeregt und murmelte etwas von einem Mord und dass er nicht wisse, wo er übernachten soll. Der Mann hat Ihnen einen Mord gestanden und Sie haben nicht die Polizei verständigt? Er hat nicht gesagt, dass er jemanden umgebracht hat. Machte er einen verängstigten Eindruck? Ja, als wäre jemand hinter ihm her. Was ist daran verwunderlich? Wer einen Menschen tötet, weiß, dass die Bestbeamten der Stadt hinter ihm her sind. Der Mann wusste, dass er keine Chance hat, deshalb hat er sich das Leben genommen. Er soll sich mit einem Messer selber erstochen haben. Es gibt genügend Beispiele, dass so etwas funktioniert. Wahrscheinlich war er betrunken oder er stand unter Drogeneinfluss. Aber der Mann hatte Stichverletzungen im Rücken. Die wissen gar nicht, so was Mörder, die ihren Selbstmord als Mord vertuschen möchten, fähig sind. Vielleicht hat er stundenlang vor dem Spiegel geübt. Oder er hat das Messer festgeklemmt und ist dann rückwärts in das Messer gerannt. Eine grauenhafte Vorstellung. Er hätte sich auch vom Dach stürzen oder unter den Zug werfen können. Wenn er sich hier versteckt hat, dann nicht um sich zu töten, sondern aus Angst von jemand getötet zu werden. Noch ein Mörder. Das ist statistisch gesehen unwahrscheinlich, Maloney. Seit Sie Privatdetektiv sind, ist die Zahl der Gewaltverbrechen zwar in die Höhe geschnellt, aber dass ein Mörder von einem anderen Mörder ermordet wird, kommt so gut wie nie vor. Das ist wie mit diesen Euro-Millions. Das ist auch vollkommen unwahrscheinlich, dass jemand gewinnt. Und doch spielen Millionen von Deppen mit. Dabei könnten sie für das Geld schöne Kreuzworträtsel kaufen. Oder ein Buch. Zum Beispiel diesen Roman, der kürzlich verfilmt wurde. Das Parfüm. Wunderbare Geschichte, Maloney. Ein Mann klaut jungen Frauen das Parfüm und wird am Schluss aufgegessen. Das ist Kultur, Maloney. Mein Klient saß traurig in seiner Wohnung. Im Fernsehen lief ein seltsamer Film, in dem asiatisch aussehende Menschen sich gegenseitig mit Essen bewarfen. Der Ton war glücklicherweise weggeschaltet. Dadurch wurde allerdings die Tristesse in der Wohnung zusätzlich betont. Ich hatte immer gehofft, dass wir uns eines Tages verstehen würden. Er mich und ich ihn. Und jetzt ist alles vorbei. Alle Hoffnung, alles. Ich habe nicht mal seine Stimme erkannt. Ihr Sohn hat sich bei Ihnen gemeldet. Ja, er hat mich angerufen und ich dachte, es sei einer, den ich mit meinen Spendenaufrufen belästigt hätte. Er klang wirr und irgendwie gehetzt. Sie haben ihn nicht erkannt und wussten trotzdem, dass er es ist? Erst als die Polizei hier war, erinnerte ich mich an den Anruf. Er sagte, er müsse weg, könne mich nicht sehen. Das war alles? Nein, da war noch was. Er sagte, ich habe sie gesehen. Sie? Meint er damit eine Frau oder die Mehrzahl? Das weiß ich nicht. Ist das wichtig? Ich glaube schon. Ihr Sohn hat vermutlich einen Mord beobachtet und ist deshalb als Zeuge aus dem Weg geräumt worden. Aber wer sollte so etwas tun? Hat Ihr Sohn noch etwas gesagt? Ja, Freiheit für Tschetschenien und Kampf gegen die Magersucht. Das klingt nach einem ziemlich seltsamen Wahlprogramm. Ich sagte doch, dass er wirr klang. Jetzt fällt es mir ein. Er sagte auch noch, sie will uns alle loswerden. Sie, also doch eine Frau. Hätte ich doch nur reagiert. Ihn beschützt, ihn zu mir eingeladen. Aber ich erkannte ihn nicht. Den eigenen Sohn. Wie soll ich je darüber hinwegkommen? Er schielte auf eine Weinflasche, die auf dem Tisch stand. Da ich keine Lust hatte, mich an seinem Elend zu beteiligen und mir die Flasche zudem nicht hochprozentig genug war, fuhr ich zu jenem Abbruchhaus, in dem der Fall eine erste, überraschende Wende genommen hatte. Es war nach Mitternacht, doch einen schien das nicht zu kümmern. Ich finde es eine Schande, dass man die Obdachlosen einfach ihrem Schicksal überlässt. Und deshalb machen sie hier mitten in der Nacht sauber. Kann ich schlafen? Da mache ich mich lieber nützlich, als den Quatsch im Fernsehen anzuschauen. Es gibt sicherlich Leute, die es nicht gerne sehen, wenn sich hier Obdachlose einnisten. Oh ja, die gibt es. Fahren die Zitterklang. Die würde dieses Haus am liebsten in die Luft jagen. Egal. Wer gerade hier übernachtet. Hat die Frau einen etwas ungewöhnlichen Akzent? Allerdings, die Frau hat nicht nur einen ungewöhnlichen Akzent, sie hat auch ein Problem. Sie fühlt sich einerseits von gewissen Typen, ja, angezogen, andererseits aber ekelt sie sich vor den Menschen, die hier schlafen. Sie fühlte sich von einigen Pennern angezogen. Ja, also, ich habe sie einmal neben einem liegen sehen. Da hatte sie nicht sehr viel an, Sie verstehen, obwohl es kühl war. Die Frau hatte ein Verhältnis mit einem Obdachlosen. Ja, mit mehr sein. Scheinbar haben es ihr erfahren die älteren Semester angetan. So wie der Mann, der hier erstickt aufgefunden wurde. Ja, ich habe davon gehört. Leider stirbt hier immer wieder jemand. Die Leute sind gesundheitlich angeschlagen. Da genügt eine Infektion oder eine Kälteperiode. Frau Klang hasst dieses Haus, weil sie sich von deren Bewohnern angezogen fühlt. Ja, also psychologisch höchst interessant. Leider interessiert sie sich nicht für mich. Dabei hätte ich hier, ja, einiges zu bieten. Er grinste und ich ahnte, was er andeuten wollte. Da ich telefonisch weder den zuständigen Beamten noch sonst einen ausgeruhten Polizisten erreichte, legte ich mich unter meinen Schreibtisch und tat, was ich in solchen Situationen immer tue, schlafen. Am nächsten Morgen besuchte ich zusammen mit einem Haftbefehl Frau Klang. Die Frau macht doch einen ganz vernünftigen Eindruck. Ich bin sicher, dass sie die beiden Morde umgehend gestehen wird. Morde? So etwas nennen Sie Morde? Ich habe die Stadt von zwei Individuen befreit. Mit einem dieser Individuen hatten Sie ein Verhältnis. Ein Verhältnis? Ja. Mit diesem ungewaschenen Gesindel? Ich habe nicht mit ihm geschlafen. Ich habe mich nur ein wenig zu ihm gelegt. Er sagte, seine Frau sei 1000-mal schöner und attraktiver als ich. Dieser Trottel. Als er schnarchte, nahm ich die Decke und drückte zu. Und dabei wurden sie von Erik Glück Junior beobachtet. Er schrie rum und dann rannte er weg. Solche Typen sind es nicht wert, dass man um sie trauert. Diese Frau ist gemeingefährlich. Das sieht man an ihren Lippen. Sehen Sie, sie hat schmale Lippen. Das ist an sich nicht gefährlich, aber in Kombination mit roten Haaren ist das verheerend. Ich habe hellbraune Haare. Sind Sie sicher? Weshalb sollte ich an meiner Haarfarbe zweifeln? Man sollte immer und an allem zweifeln. Ich habe ein Buch gelesen. Was zu befürchten war? Darin steht, dass sich die Menschen Dinge einreden können, bis sie es selber glauben. Zum Beispiel ein Polizist, der glaubt, intelligent und erfolgreich zu sein. Genau, Maloney. Natürlich nicht. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Schmale Lippen und rote Haare. Das ist genauso gefährlich wie schiefe Zähne und schwarze Haare. Das ist erwiesen. Darüber gibt es Statistiken. Ich meine, Statistiken. Sie zahlen, Maloney, aber davon verstehen Sie nichts. Frau Zita Klang resignierte und gestand die beiden Morde. In einem eindringlichen Monolog verwahrte sie sich dagegen, dass die Taten aus Eigennutz oder einem anderen niederen Motiv verübt worden waren. Es ging ihr lediglich darum, zwei unrasierte Männer, die ihr sinnlich gefährlich werden konnten, loszuwerden. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der gute Zweck, dritter und letzter Teil.